Auf diese dunkle Erde sandt Gott uns seinen Sohn, zu tragen der ganzen Welt Schuld. Seht ihn dort am Kreuz erhangen, seht die Dornenkron, so litt einst für uns Gottes Sohn. Ins Grab man ihn dann legte, gestorben war der Held, die Sonne verlor ihren Schein. Und wie dann die Erd erbebte und die Schrift erzählt, doch es litt der Herr dieser Welt. Die Engel künden Zahl, er ist auferstanden, es fällt ihn nicht mehr tot noch Grab. Der Sieg ist weltgelegt, preist den Namen Jesu, ehret diesen König immer dort. Nun stimmen tausend Zügen, tausend Zügen an, die seine Tat auf Golgatha, wo das doch Millionen, Millionen heute möchten rühmen, Gottes große Liebe für uns da. Wo das doch alle Knie beugen vor dem Schöpfer und bitten diesen König an. Begreifen solches Opfer, dass er an dem Kreuze büßte alle Schuld für jedermann. Wo stimmt doch tausend Zügen an die Jubellieder? Preise in den Herrn für seine Tat auf Golgatha, wo das doch mehr